willkommen zu meinem Podcast Business aus Leidenschaft. Mein Name ist Nadine, ich bin alleinerziehende Mama eines Sohnes mit frühkindlichem Autismus und bin hauptberuflich selbstständig als Fotografin. Mit meinem Podcast möchte ich dir einen Weg aufzeigen, wie du dein Leben und dein Business mit Leidenschaft führen kannst. So, und hier kommt jetzt auch schon eine nächste Podcast-Folge direkt hinterher, um die letzten Wochen ein bisschen aufzuholen. Ich hatte nämlich gerade bei der letzten Aufnahme eine Idee gehabt zu einem Thema, was ich jetzt eigentlich ganz gut anschneiden könnte. Und zwar in der letzten Folge oder eben gerade bei der Folge, die ich aufgenommen habe, da habe ich gesagt, oder da ging es darum, dass wir so sein dürfen, wie wir sind, dass wir perfekt so sind, wie wir sind, dass wir so sein können wie Kinder, die unbeschwert und einfach so, wie sie sind, in den Tag hineinleben, ohne sich groß vor Gedanken zu machen. Und Kinder verstellen sich nicht, die sind immer echt, die sind immer ehrlich. Und wir dürfen das genauso sein, und wenn es bedeutet, Fehler zu machen. Und ich möchte an das, was jetzt gerade Thema war, so ein bisschen anlehnen mit einem neuen Thema, was ich hier jetzt, behandeln möchte, das wollte ich sagen. Und zwar der Sinn des Lebens. Man sagt ja immer, alles, was passiert, hat seinen Sinn, es gibt keine Zufälle und alles, was uns geschieht, hat einfach seine Gründe. Dazu möchte ich jetzt einfach so gerne meine Gedanken mitteilen. Also ich glaube, dass ja gewisse Dinge nicht vorherbestimmt sind. Es gibt so viel tragische Dinge auf der Welt. Und ich brauche die gar nicht aufzählen, jeder kennt die. Und ich glaube nicht, dass das vorherbestimmt ist, dass diese Dinge einem widerfahren, nur weil alles, was einem widerfährt, wiederum einen Sinn hat, einen guten Sinn hat oder einen Zweck hat, wie auch immer. Deswegen glaube ich nicht, dass gewisse Dinge vorbestimmt sind. Ich glaube vielmehr daran, dass wir Menschen, also jeder Mensch hat einen freien Willen, das ist ganz klar. Wir dürfen uns dafür entscheiden, Gutes oder Böses zu tun. Manche Menschen entscheiden sich leider auch für das Negative und so passiert natürlich auch Negatives in der Welt. Ich sage also nicht, dass das von Gott kommt, das Negative. Ich sage vielmehr, negative Sachen passieren deswegen, weil Menschen sich dazu entschieden haben, das zu tun. Ja, das mal erst dazu. Jetzt möchte ich aber gerne anlehnend auf die erste These sagen, dass alles, was uns widerfährt, alles, was uns zuteil wird und alles, was wir erleben, wir können aus allen Sachen etwas Positives ziehen. Und sei es auch noch das vermeintlich Schlechte oder das vermeintlich Schlimmste, was wir durchmachen, wir können aus allen Sachen etwas Positives ziehen. Und in dem Moment, wo wir aber drinstecken, in der Misere und in der Not und in der Trauer, währenddessen können wir dem natürlich noch überhaupt gar nichts Positives abgewinnen. Genau im Gegenteil, wir wissen gar nicht mehr ein noch aus, wir wissen gar nicht mehr wohin, wir sehen nur noch die Dunkelheit und wir stecken da tief drin in der Trauer. Das hat auch alles so seine Gründe und seinen Sinn und es ist auch überhaupt nicht angebracht, solche Sachen zu verdrängen. Man muss da quasi durch, sonst kommt das, holt es einen zum anderen Zeitpunkt einfach nochmal wieder ein. Bloß, was ich sagen möchte ist, wir können in dem Moment einfach gar nicht sehen, was wir da überhaupt Gutes draus mitnehmen sollen oder wozu das vielleicht auch gut sein könnte. Wir sehen dann einfach nur diese Trauer und das ist auch völlig normal, wie gesagt. Wenn wir aber da draußen sind, wenn wir aus dieser Dunkelheit hervorkommen und aus dieser Dunkelheit entrinnen und wir sehen dann langsam wieder das Licht und den Sonnenschein, dann können wir das Licht und den Sonnenschein viel positiver bewerten als vorher. Wir haben die Dunkelheit kennengelernt. Wir haben sie nicht nur von außen betrachtet und haben gesehen, okay, das ist schwarz, man sieht nichts mehr, ist dunkel, sondern wir sind dort durchgegangen durch diese Einsamkeit. Wir sind durchgegangen durch diese Not, die wir da erlitten haben, durch die Trauer, durch die Schwierigkeiten, durch die Schmerzen und haben das gefühlt. Wir haben die Dunkelheit gefühlt, wie sie uns einnimmt, wie sie uns einfängt. Ich hoffe, ich trigger hier niemanden. Ich möchte jetzt einfach nur das, was ich als nächstes beschreiben werde, ein wenig mehr verdeutlichen, indem ich jetzt einfach diese Misere ein bisschen umschreibe oder noch mehr ausmale, sage ich mal. Und wenn wir da in dieser Sache drin stecken, nur dann, wenn wir das alles gefühlt haben, nur dann wissen wir auch, wie schön es ist, dass die Sonne scheint, wie schön es ist, dass das wieder Tageslicht ist, wie schön ist das schöne Wetter nach ja, Tagen Regenwetter. Nur wenn wir zuvor die Dunkelheit kennengelernt haben und gemerkt haben, wie schwer das alles ist auszuhalten, nur dann können wir uns so richtig freuen und erleichtert sein, wenn das alles vorbei ist. Und das ist schon mal etwas Positives, was wir aus unserer Not und unserer Misere mitnehmen können. Wir wissen danach, wenn das vorbei ist, ist das, was wir zuvor an positiven Dingen wahrgenommen und erlebt haben, viel, viel schöner. Wir können das viel mehr genießen und viel mehr annehmen und wir lernen so eine Dankbarkeit, die wir zuvor gar nicht gekannt haben, eben deswegen, weil wir auch eine andere Seite kennengelernt haben. Zudem ist es so, dass es immer wieder Menschen gibt, die in dieser Lage, in diese Situationen, in denen wir drin waren, hineinkommen. Es gibt ganz viele Menschen, die machen ganz viel Trauer mit, ganz viel Nöte mit, Schmerzen mit. Und du kannst den Menschen sagen, hey, ich war dort. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich war genau an dem Punkt, wo du warst. Ich bin auch dort durchgegangen. Und ich sag dir, es gibt einen Weg heraus. Komm, ich nimm dich an die Hand und ich zeig dir das. Lauf ein Stück des Weges mit mir zusammen und wir meistern das gemeinsam. Du weißt also, wenn du einmal da drin steckst, wie sich andere fühlen. Klar, jeder nimmt Schmerz nochmal ganz anders wahr, jeder nimmt Trauer nochmal ganz anders wahr und jeder verarbeitet es auch anders. Und jeder geht damit vor allem auch anders um. Das ist ganz klar. Aber du hast erlebt, wie sich das anfühlt und was es mit einem machen kann. Und wie wichtig es ist, nach der Zeit der Verarbeitung auch da wieder hinauszufinden, dort wieder rauszufinden. Und genau deswegen ist es auch positiv, wenn du es mitmachst. Weil du kannst es. Du kannst anderen Menschen dadurch helfen. Du kannst anderen Menschen eine Stütze sein. Wiederum ist es auch so, dass wir in ganz anderen belanglosen Situationen auch ganz viel Positives mitnehmen können. Ich habe auch in den anderen Folgen schon ganz oft angeschnitten, dass mein Sohn eine Behinderung hat und man denkt natürlich, auch Behinderung, auch du Arme, auch tut mir leid. Nein, meine Situation muss niemandem leid tun. Es gibt gar keinen Grund, dass andere Mitleid mit mir empfinden. Ich bin sogar gesegnet. Ich freue mich, dass ich so ein Kind habe, das mir jeden Tag zeigt, die Dinge, die er kann, die sind nicht selbstverständlich. Und die Dinge, die er lernt, die sind auch nicht selbstverständlich. Und ich darf dann so eine Freude empfinden über Dinge, die noch nie selbstverständlich waren. Und das bringt so diesen Fokus zurück auf das, was es, worauf es im Leben eigentlich ankommt. Wir müssen einfach lernen, dass das, was wir hier tun, was uns zuteil wird in dieser Welt, das ist nicht selbstverständlich. Wir können froh sein, wenn wir jeden Tag aufstehen, wenn wir atmen dürfen, wenn wir zwei Beine, zwei Arme haben, eine Arbeitsstelle, denn man kann das unendlich fortführen. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass wir das haben. Es ist wirklich nicht selbstverständlich. Und da muss man einfach so eine Dankbarkeit entwickeln, dankbar sein für die Situation oder für die Umstände zum Teil auch, die uns dorthin bringen und unseren Blick wieder neu in diese Richtung lenken, worauf es ankommt. Ich hatte zum Beispiel Anfang des Jahres einen Autounfall. Ich hatte selber Schuld. Ich bin draufgefahren bei jemandem. Es ist auch nichts wirklich passiert, außer dass mein Auto einen mehrfachen Totalschaden hat, wirtschaftlich gesehen, weil das schon ein bisschen älter ist. Jetzt muss man aber dazu wissen, ich habe an dieser Schrottkarre echt sehr gehangen. Ich habe immer wieder Geld reingesteckt und letztendlich, ich bin so ein sicherheitsrelevanter Mensch, vor allem wenn es um Autofahren geht, letztendlich konnte ich immer genau sagen, mit dem Auto, egal wie alt das ist, es kann eigentlich gar nichts Schlimmes passieren. Es können keine Bremsen versagen, keine Räder blockieren. Natürlich kann das immer passieren, aber so die Wahrscheinlichkeit dazu war gering, weil ich immer in Abständen geguckt habe, ist alles in Ordnung mit dem Auto, ist es noch sicher und so weiter. Natürlich habe ich da viel mehr Geld reingesteckt, als das Auto eigentlich wert war. Und das sollte man eigentlich nie tun. Ich habe es aber gemacht, weil mir das sicher war. Und weil ich natürlich auch immer weiterfahren wollte. Ne? Ein neues Auto an sich ja viel, viel teurer ist und dann auch noch gebraucht. Und man ja eigentlich am Anfang gar nicht weiß, was hat das jetzt eigentlich alles. Und so habe ich in diese Karre immer wieder Geld reingesteckt, was total unvernünftig war. Weil so ein Auto hat trotzdem seinen Zeitwert und es wird mit der Zeit trotzdem immer älter. Man kann noch so viel Geld reinstecken, man kriegt das Auto trotzdem nicht wieder wie neu und es kann trotzdem immer mal irgendwas passieren. Und Anfang des Jahres hatte ich einen Autounfall, weil ich jemanden an der roten Ampel, der an der roten Ampel stand, zu spät gesehen habe und ich habe gebremst und der Bremsweg, der reichte einfach vom Abstand her nicht mehr aus und ich bin dann hinten bei dem draufgefahren. Und da habe ich mich natürlich erst geärgert. Und dann habe ich so gedacht, okay, vielleicht musste das so sein. Vielleicht musste das passieren. Ich habe in dieses Auto ja, wie gesagt, immer wieder Geld reingesteckt. Vielleicht hätte ich das einfach immer weiter gemacht, ohne zu sehen, dass dieses Auto durch sein Alter irgendwann nicht mehr die Verkehrssicherheit hat, die es braucht. Es kann immer trotzdem irgendwo versteckte Mängel sein, die man so gar nicht sieht oder erkennt. Oder die einfach ganz schnell gerade bei so einem alten Auto entstehen können. Und vielleicht musste mir das Auto einfach, sag ich mal jetzt in Anführungsstrichen, entzogen werden, damit ich einfach lerne, dieses Auto, dieses Auto loszuwerden. Vielleicht hätte ich das erstmal sonst so weiterhin gar nicht hergegeben. Und es ist ja auch, wenn es um Sicherheit geht, geht es nicht nur um meine Sicherheit, sondern auch um die Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer und die Fußgänger und alle da draußen, die sind ja auch sozusagen beeinträchtigt, wenn ich immer nicht dieses alte Auto weiterfahre. Und wer weiß, ob da nicht vielleicht irgendwas passiert wäre, weil das Auto einfach gewisse Mängel hat oder weil das einfach Mängel hat, die man nicht auf dem bloßen Auge sieht. Und das war, glaube ich, was Gutes, dass mir dieser Unfall passiert ist. Der andere Autofahrer, dem ich draufgefahren bin, der hatte nur ein Blechschaden, also der hatte noch nicht mal einen Blechschaden, der hatte keine Delle gehabt, der hatte ein paar Kratzer gehabt, der hat einen BMW, der hält gut was aus. Ja, also der hatte natürlich ganz viel Ärger damit. Klar, man muss wieder in die Werkstatt fahren, hier und da, aber der hat keinen Totalschaden und auch keine große Reparatur gehabt. So, was ich sagen will, im Großen und Ganzen ist durch dieses Auto oder durch diesen Unfall eigentlich was sehr Positives passiert. Ich habe gelernt, umzudenken. Das Auto musste weg. Und wenn ich das nicht verstehe, dann musste das einfach auf anderem Wege passieren. Ich habe dann natürlich nicht aufgepasst bei dem Unfall und ich hätte das verhindern können. Aber auf eine Art und Weise, wenn ich einfach nicht belehrbar bin, ist das vielleicht ganz gut, dass es so gekommen ist und ich dieses Auto jetzt nicht mehr fahre. Das war auch keine einfache Zeit ohne Auto. Ich will das hier jetzt gar nicht weiter ausführen, weil mit der Selbstständigkeit und wenn plötzlich das Auto fehlt und man die Termine nicht mehr so wahrnehmen kann, ich sag euch, da brennt die Hütte. Und das war nicht einfach. Ich möchte aber hier bei dem Fokus bleiben, dass gewisse Dinge, die passieren, einfach einen Sinn haben, wie jetzt hier zum Beispiel. Es ist gut, dass das passiert ist, dass ich das Auto losgeworden bin, weil, wie gesagt, wer weiß, was sonst noch passiert ist. Und aus ganz vielen Sachen, die uns tagtäglich begegnen, wir können echt was Positives ziehen aus jeder einzelnen Sache. Und das kannst du, das kann ich, das kann jeder. Und deswegen möchte ich gerne ermutigen, dass wir hinterfragen nicht, warum passiert das und warum ausgerechnet ich oder warum ist das überhaupt geschehen, sondern dass wir uns fragen, wozu? Wozu passiert das und wozu ist es gut? Was kann ich daraus Positives ziehen? Wie komme ich raus aus diesem Loch und wie kann ich danach anderen helfen, ebenfalls ihre Not zu überwinden? Und ich bin dann immer jemanden, der gibt dann gerne auch die Erfahrung weiter, so wie hier in diesem Podcast. Es gibt nämlich immer welche, für die ist das hilfreich und sei es nur eine einzige Person, dann hat es sich schon gelohnt. Wenn es nur einer einzigen Person hilft und es nur einer einzigen Person besser geht dadurch, dann hat sich dieser ganze Aufwand, diese ganze Folge schon gelohnt. Und deswegen sage ich immer, es passiert nichts umsonst. Alles, was wir tun, hat einen Einfluss. Es kann einen negativen Einfluss haben, je nachdem, was wir tun. Es kann aber auch einen positiven Einfluss haben. Wir können aber aus allen Sachen, die uns widerfahren, letztendlich etwas Positives rausziehen. Nicht in dem Moment, das ist ganz klar, weil in dem Moment können wir das einfach nicht sehen, wozu etwas gut sein soll. Aber später, wenn wir da rausgefunden haben, dann sehen wir quasi, wozu es gut war oder wozu es gut sein kann, weil es uns unseren Weg in der Zukunft ebnet und uns mit Leuten zusammenbringt, mit denen wir so sonst gar nicht zusammengekommen wären. Ja, und jetzt sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich habe immer so meine Schwierigkeiten, wie mache ich den Abschluss, was sage ich am Ende, und deswegen wiederhole ich mich wahrscheinlich ganz oft am Ende meiner Podcast-Folgen, was euch wahrscheinlich auch schon aufgefallen ist. Also sage ich jetzt hier so wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, danke, dass ihr wieder mit dabei wart, einen Teil eurer Zeit mit mir geteilt habt, vielen, vielen Dank dafür. Hinterlasst mir sehr, sehr gerne eine Bewertung, Kommentar, was auch immer. Besucht mich auf Facebook unter Bambini Fotografie Krefeld, das wollte ich sagen. Und wenn ihr meine Homepage sucht, dann gebt gerne www.bambini-fotografie.de ein. Ich danke euch und wir hören uns dann beim nächsten Mal.